Römer Kapitel 16. Ich befehle euch aber unsere Schwester Phöbe, welche ist am Dienst der Gemeinde zu Kenchrea, dass ihr sie aufnehmet in dem Herrn, wie sich's ziemet den Heiligen, und tut ihr Beistand in allem Geschäfte, darinnen sie euer Bedarf. Denn sie hat auch vielen Beistand getan, auch mir selbst. Grüßet die Priscilla und den Aquila, meine Gehilfen in Christo Jesu, welche haben für mein Leben ihre Hälse dargegeben, welchen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Auch grüßet die Gemeinde in ihrem Hause. Grüßet Epänetum, meinen Liebsten, welcher ist der Erstling unter denen aus Achaia in Christo. Grüßet Maria, welche viel Mühe und Arbeit mit uns gehabt hat. Grüßet den Andronikus und den Junias, meine Gefreundeten und meine Mitgefangenen, welche sind berühmte Apostel und vor mir gewesen in Christo. Grüßet Amplias, meinen Lieben in dem Herrn. Grüßet Urban, unseren Gehilfen in Christo, und Stachis, meinen Lieben. Grüßet Apelles, den Bewährten in Christo. Grüßet die da sind von des Aristobulus Gesinde. Grüßet Herodionus, meinen Gefreundeten. Grüßet die da sind von des Narzissus Gesinde in dem Herrn. Grüßet die Tryphena und die Tryphosa, welche in dem Herrn gearbeitet haben. Grüßet die Persida, meine Liebe, welche in dem Herrn viel gearbeitet hat. Grüßet Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine und meine Mutter. Grüßet Asynkritus und Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder bei ihnen. Grüßet Philologus und die Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßet euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Ich ermahne aber euch, liebe Brüder, dass ihr aufsehet auf die, die da Zertrennung und Ärgernis anrichten neben der Lehre, die ihr gelernet habt, und weichet von denselbigen. Denn solche dienen nicht dem Herrn Jesu Christo, sondern ihrem Bauche, und durch süße Worte und prächtige Rede verführen sie die unschuldigen Herzen. Denn euer Gehorsam ist unter jedem Mann Auskommen. Derhalben freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid aufs Gute, aber einfältig aufs Böse. Aber der Gott des Friedens zertrete den Satan unter eure Füße in Kurzem. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch. Es grüßen euch Timotheus, mein Gehilfe, und Lucius und Jason und Sosipater, meine Gefreundeten. Ich, Tertius, grüße euch, der ich diesen Brief geschrieben habe, in dem Herrn. Es grüßet euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Wirt. Es grüßet euch Erastus, der Stadtrentmeister, und Quartus, der Bruder. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Amen. Dem aber, der euch stärken kann laut meines Evangeliums und Predigt von Jesu Christo, durch welche das Geheimnis offenbaret ist, das von der Welt her verschwiegen gewesen ist, nun aber offenbaret, auch kundgemacht durch der Propheten Schriften aus Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Demselbigen Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesum Christum in Ewigkeit. Amen.